if you are looking for what is in reality more real than reality itself, look into the cinematic fiction. Wenn du wissen willst, was in der Realität realer als Realität selbst ist, dann beschäftige dich mit filmischer Fiktion, sagt Slavoj Žižek, Psychoanalytiker und besessener Filmliebhaber. Das als Leitlinie mitnehmen ins Kino, okay, nicht streng psychoanalytisch, aber immer im Versuch, uns zu begegnen in unseren dunklen und hellen Seiten, gern auch Abgründe genannt. Our life is a dream. I want to wake up. Platz 5. Grüße aus Fukushima von Doris Dörrie. Wenn die Realität hinter der Realität, die nicht alltägliche, wie nicht nur die Psychoanalytiker, sondern ihre Altvorderen, die Schamanen, schon vor tausenden von Jahren sagten, wenn die nicht alltägliche Realität also auftaucht, you carry a ghost on your back. Als Geister, die nachts ums Haus streichen. Sie sind das Nicht-Erlöste dieser jungen Deutschen, die bei Doris Dörrie in Japan Sinn sucht und die alte Geisha findet, die auch ihre Geister mit sich trägt. Die finden ganz Gestalt in dieser Geschichte über das Abschiednehmen. Letzteres keine leichte Übung. Berührend, tief berührend der Kampf dieser beiden Frauen. Wenn der emotionale Raum, den die Geschichten auf der Leinwand eröffnen, menschenaffin ist, braucht's keine Effekte oder computergeschaffenen Zerstörungsorgien, sondern nur gute Erzählung und gutes Schauspiel, um tief etwas zu rühren. Platz 3 und Platz 2 eröffnen den Raum zur Realität von Gewalt. Spotlight von Tom McCarthy. Raum von Lenny Abrahamson. Bei Spotlight der Missbrauch, den katholische Priester über Jahre an Kindern begangen haben. Jeder wusste, dass hier was vor sich geht und keiner hat was getan. Bei Raum die Gewalt des Einsperrens einer jungen Frau und ihres in diesem Verlies geborenen Sohns. Der Raum bei Lenny Abrahamson ist Bild für den Abgrund, der sich hinter oder unter unserer Realität auftut. Konkreter Raum wie Metapher von großer Intensität. Aber beide Filme sind keine über die Hoffnungslosigkeit, sondern erzählen auf grandiose Weise darüber, wie Menschen, die Journalisten in Spotlight, die Mutter und ihr Sohn in Raum, die Augen aufreißen vor den Abgründen und in der journalistischen Recherche oder dem Erkenntnisweg hin zu der traumatischen Erfahrung sich Selbstbestimmung zurückkämpfen. Große Geschichten. Ich gestehe, wenn jetzt hier erst Platz 4 kommt, die Charts-Chronologie also etwas schief hängt. Hail Caesar von Joel und Ethan Coen. Liegt das allein daran, dass das Witzige aber auch Coen-like eben, kühle Werk, das sich vor dem Hollywood der 1950er Jahre verbeugt, dem Gedanken vorher nicht recht passte. Nu aber. Ja, aber klar ist er der Vater, ja. Ziemlich sicher. Wenn du ein Kind ohne Vater bekommst, ist das ein Public Relations Problem fürs Studio. Und diese Wasserballettfilme laufen sehr gut für uns. Also Eddie M. Hail Caesar, der Fixer des Studios. Um kein Missverständnis aufkommen zu lassen. To fix, Englisch, für reparieren. Einer, der natürlich immer gebraucht wird, wenn das mäandernde, chaotische Begehren der Stars in die Ordnung des Systems zurückgetrieben werden muss. Wie eine ausgebrochene Schafherde. Was natürlich ein wenig absurd klingt in einer Traumfabrik, weil das Zusammengehen von Traum und Fabrik ja schon im Begriff absurd ist, weil, naja, eben, das Träumen im Kino, das Begehren wohl erzeugt, aber wie kann es gelenkt werden? Wie die Geldströme in der Fabrik gelenkt werden? Ordnung und Traum geht nicht zusammen. Das ist die hoffnungsvolle Antwort auf die Frage. Das Schöne ist ja, dass alle Buchhalter des Filmgeschäfts weder den Erfolg noch die Magie der Sinnlichkeit des Schauens planen können. Was ich sagen will, nur Platz 1. Birnenkuchen mit Lavendel von Eric Besnard. Nur, dass Virginie Efira auf den Stufen des alten Hauses sitzend, im Kleid, hochgesteckte Haare, ihrer Tochter die Hand haltend, die Sonne der Provence fast noch spürbar, Sommer, Obstbäume, Bienenstöcke. Es ist eine Sinnlichkeit in diesem einzigen kleinen Bild, die hier auf der Leinwand explodiert, ohne spektakulär inszeniert zu sein. Im Kino begegnen wir, so der Kinomaniac Slavoj Žižek in seinem Pervert's Guide to Cinema auf DVD zu sehen, unseren Ängsten und Sehnsüchten da vor uns auf der Leinwand. Und zwar, und das ist der Clou, in sicherer Distanz zu uns. That crucial dimension which we are not ready to confront in our reality. Wissen wir, Maestro, wissen wir, macht's aber nicht weniger aufregend.